Welcher Tag wird auf Erden der letzte sein? Für die Braut, die gewaschen von Sünden rein. Der Posaunenschall tönt, wir sehen ungetrübt unser Bräutigam, den wir so sehr geliebt. Liebe Freunde, habt Mut, wischt die Tränen fort. Die Erlösung ist nicht mehr fern. Schöpfet Hoffnung und Trost im Verheißungswort von der Wiederkunft unseres Herrn. In den Wolken hoch über der Erde leid, sehen wir uns dann wieder nach Kampf und Streit. So versprach es der Herr, lasst uns wachend stehen, denn sein Wort wird schon bald in Erfüllung gehen. Liebe Freunde, habt Mut, wischt die Tränen fort. Die Erlösung ist nicht mehr fern. Schöpfet Hoffnung und Trost im Verheißungswort von der Wiederkunft unseres Herrn. Unsere Lieben, die längst in der Ewigkeit, treffen wir dort im Licht über Wolken weit. Bist bereit, du mein Freund, vor dem Herrn zu stehen? Wirst auch du eins mit uns in den Himmel gehen? Liebe Freunde, habt Mut, wischt die Tränen fort. Die Erlösung ist nicht mehr fern. Schöpfet Hoffnung und Trost